Kundgabe 1912. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.05.1941. Ewigkeitsbegriff. Der Ewigkeitsbegriff wäre abstrakt zu nennen, wollte man ihn anwenden auf irgendwelche irdische Schöpfungswerke. Es gibt nichts in der Welt, was dem menschlichen Auge sichtbar ist, worauf der Begriff ewig Anwendung finden könnte. Es kann zwar manches Schöpfungswerk eine unendlich lange Zeitdauer seines Bestehens haben, wird aber letzten Endes doch vergehen. Das heißt, dem Menschenauge unsichtbar werden. Man kann dann wohl die Redewendung ewige Zeiten gebrauchen, doch niemals das Wort Ewigkeit. Denn unter ewig ist zu verstehen nie endend, immer bestehen bleibend, also unvergänglich seiend. Alles Sichtbare aber ist vergänglich und muss es auch sein, weil es erst sichtbar ist, so Geistiges darin Aufenthalt genommen hat, dem Geistigen aber eine bestimmte Zeit zum Ausreifen gesetzt ist, es also endlich einmal das Schöpfungswerk verlassen muss, wonach dieses dann auch nicht mehr sichtbar ist. Die Zeitdauer aller sichtbaren Schöpfungen ist begrenzt, muss also demnach ein Ende haben. Folglich erstreckt sich der Ewigkeitsbegriff nur auf das Nichtsichtbare, also geistige Reich. Dieses ist ohne Anfang und ohne Ende. Es wird nie aufhören zu sein. Und wenn endlose Zeiten darüber vergehen, denn das Geistige ist unvergänglich. Es muss also demnach alles Sichtbare in der Ewigkeit ausscheiden. Das heißt, das materielle Sichtbare ist in der Ewigkeit, im geistigen Reich, nicht mehr anzutreffen. Selbst die unvollkommenen Wesen werden gar bald erkennen, dass das, was sie zu sehen glauben, nicht mehr reine Wirklichkeit ist. Und es vergeht keine allzu lange Zeit, dass sie ihre falschen Anschauungen erkennen, dass sie alles Materielle als Truggebilde vorgegaukelt bekommen. Und diese vergehen gleich wie Dunst vor den Augen dessen, der sie eben noch begehrte. Dann erst wird auch solchen Seelen der Ewigkeitsbegriff fassbar. Dann erst wird dem Wesen klar, dass es von seinem geistigen Reifezustand abhängt, ob für das Wesen die Gewissheit, dass das geistige Leben ewig währt, beglückend ist, oder aber ihm der Gedanke an einen nie endenden Aufenthalt im geistigen Reich zur Qual wird. Denn glücklich wird das Wesen erst dann sein, wenn es nur mit dem geistigen Auge zu schauen vermag, es also auch Zeit und Raum überwunden hat. Amen.